über Mittelerde, Elben, Menschen, Zwerge. Ihre Hoffnung liegt im fernen Auenland. Denn der Ring muss vernichtet werden in den Feuern des Schicksalsberges. Einer allein hat alles Leben in der Hand. Doch die Hoffnung ist nie vergebens, denn er wird nicht alleine gehen ins Lande Mordor, wo die dunklen Schatten drohen. Denn der kleinen Leute.